mal Wein vom Rhein. Gib Acht auf den Jahrgang. Küss du ein Mägdelein. Gib Acht auf den Jahrgang. Denn es ist wichtig und immer richtig. Der Wein muss alt und jung das Mädel sein. Wein vom Rhein. Gib Acht auf den Jahrgang. Küss du ein Mägdelein. Gib Acht auf den Jahrgang. Denn es ist wichtig und immer richtig. Der Wein muss alt und jung das Mädel sein. Denn es ist wichtig und immer richtig. Der Wein muss alt und jung das Leben sein.